Tückisch ans Werk, Köpfe gezwickt, sollst du mir sein. Schaffst du nicht fertig, wie ich bestellt, verstund das feine Gespalt. Lass mich schon los, fertig ist, wie du befahlst, mit Fleiß und Schweiß ist es gefügt, nimm doch die Nägel vom Ohr. Was zögerst du dann und zeigst es nicht? Ich arme zagte, dass noch was fehlt. Das wär noch nicht fertig. Hier und da. Was hier und da, hier das Gespalt. Schau, du Schelm, alles geschmiedet und fertig gefügt, wie's befahl. So wollte der Tropf, glaub ich, betrügen, für sich behalten das hehre Geschmeid, das meine List ihm zu schmieden gelehrt. Kenn ich dich, dummen Dieb! Sich der Helm, ob sich der Zauber auch zeigt. Nacht und Nebel, niemand gleich. Siehst du mich, Bruder? Wo bist du? Ich sehe dich nicht. So fühle dich noch, du fauler Schuft, nimm das für dein Dienstgericht. Ui, ui, au, au, au! Erkrank, du Dummer, dein Herr bewährt sich gut. Oho, oho, Lieblungen all, neigt euch und euch, überall weiter und euch zu bewachen, Rast ist euch zerrannen, ihr müsst erschaffen und nicht ihr entschaut, wo nicht ihn gewahrt seid seiner gewährt, untertan seid ihr ihm immer. Oho, oho, hört!